Hat die Kirche außer der Vollmacht zu lehren auch noch eine andere Gewalt? Ja, außer der Vollmacht zu lehren hat die Kirche insbesondere die Gewalt, das Heilige zu verwalten, Gebote zu geben und deren Beobachtung zu verlangen. Also das Heiligungsamt und das Regierungsamt. Das Erste, was er sehr schön herausstellt, hier der Heilige Pius X., wie gesagt, ich meine, von dem alleine, ja, wenn Sie es ernst nehmen würden, könnte dem Pius Brüder schon ein Knopf aufgehen. Aber es stellt eben, es tut es eben nicht, weil sie nichts ernst nehmen. Theologie nicht und auch sonst nichts. Außer sich selber. Aber er stellt sehr schön heraus, die erste, die wichtigste Grundlage für die Kirche ist auch die erste Unterscheidung in Bezug auf die Mitglieder der Kirche, die zwischen den Lehrenden und den hörenden Gliedern der Kirche. Die erste Funktion der Kirche ist einmal das Lehramt, was mit der Jurisdiktion zusammengeht. Ja, weiß ich nicht. Darf sie nicht wieder auf den Kopf stellen. Ja? Das ist der Heilige Pius X. folgt ja da auch nur, auch wenn er es nicht zitiert. Muss er auch nicht. Katechismus, dem, was Christus eben den Aposteln sagt, auch wieder vor seiner Himmelfahrt. Geht hin, lehret alle Völker, taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Lehramt, Heiligungsamt, Leitungsamt.